Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Wer die Betas von iOS 10 benutzt hat, beziehungsweise wer die Public Beta sich installiert hat, der weiß ja schon länger, dass die, oder wer die Keynote gesehen hat zur WWDC, besser so rum, der weiß ja schon länger, dass dann jetzt für iMessage auch zahlreiche Sticker-Apps, die da direkt integriert sind, etc. kommen. Ich kann persönlich dem nicht ganz so viel abgewinnen, das vorweggeschickt. Aber gut, darum geht es sicherlich auch, oder darum geht es eigentlich nicht. Es wird sicherlich Leute da draußen geben, die das nutzen. Es gibt auch Leute, die Sticker im Facebook Messenger nutzen. Mein Problem ist vielleicht auch, ich habe nicht wenige Bekannte, Freunde, Familie, die ein iPhone haben oder ein iPad, aber dann doch eher, auch wenn sie ein iPhone haben, tatsächlich nicht iMessage nutzen, iMessage tatsächlich abgeschaltet haben teilweise. Und entweder SMS noch schreiben, oh mein Gott, oder Facebook Messenger, WhatsApp, Threema, wie auch immer nutzen. Kann ich nicht so ganz verstehen, iMessage ist so schön integriert, deswegen komme ich tatsächlich auch gar nicht so viel dazu, diese Sticker auszuprobieren. Langer Rede, kurzer Sinn, es geht um ein Sticker-Pack, was ihr euch runterladen könnt. Einfach die iMessage-App öffnen, da drin ist ja der iMessage App Store, heißt der so, ich weiß es nicht, integriert, wo ihr dann auch ja auf die Sticker, auf die Apps etc. zugreifen könnt. Das Sticker Pack heißt Classic Mac, ist direkt von Apple. Universal, gratis, Languages, Englisch, Sprache Englisch, Versionsnummer 1.0.3 liegt vor, 1,5 Megabyte groß, erfordert mindestens iOS 10.0 oder neuer, ist klar. Keine Bewertung und noch nicht genügend Durchschnittsbewertung, um euch eine Durchschnittssternebewertung anzeigen zu können. Die Beschreibung ist: Say hello from 1984 with this pack of Classic Mac stickers. You can peel and place these stickers on anything in your conversation. Bubbles, images or even other stickers. Das sind dann, ja, halt so retro-alte Mac-Sticker mit okay und irgendwelchen Icons, die vielleicht damals dabei waren, ich weiß es nicht. Das Ganze sieht auf jeden Fall ganz gut aus und wer irgendwie daran Interesse hat, das zu nutzen in iMessage, der kann sich das durchaus mal laden. Ist ja gratis und 1,5 MB ist jetzt auch nicht sonderlich groß, dass das jetzt irgendwie viel Platz verbrauchen sollte. Ja, das erste Sticker-Pack, vielleicht spreche ich auch nochmal über mehrere. Die Hälfte der Woche ist erreicht. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich unselbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.